Kapitel 2. Der Schleier ist zerrissen. Ich habe Christen oft um einen offenen Himmel beten hören. Sie verwenden Konzepte des Alten Testaments wie Zeh reiße den Himmel und komm herunter, o Herr, sie sprechen über bestimmte Gebiete oder Länder, wo der Himmel offener sein soll als an anderen Orten. Sie sprechen über einige Länder, die unter einem verschlossenen Himmel seien. Nach meinem Verständnis ist das eine schreckliche Annahme und verleugnet das vollendete Werk des Kreuzes. Im kommunistischen China, wo Christen fürchterlich verfolgt und gequält werden, ja sogar den Märtyrertod sterben, könnte man annehmen, einen verschlossenen Himmel zu finden. Wie auch immer, als dieses kommunistische Land begann, sich der westlichen Welt zu öffnen, kamen viele lebendige Christen hervor. Ein Missiologe, jemand, der Missionen studiert, sagte, dass 20% und mehr der Bevölkerung in China lebendige Christen seien. Wenn die Himmel wirklich verschlossen wären, wie könnte dann so ein gewaltiges Wirken Gottes möglich sein? Ich weiß, dass manche Menschen dem Evangelium gegenüber offener sind als andere, aber das hat nichts mit einem offenen oder verschlossenen Himmel zu tun. In den 80er Jahren bin ich immer wieder in kommunistische Länder gereist, die für das Evangelium geschlossen waren. In den Köpfen vieler Christen im Westen sind die Himmel über diesen Ländern verschlossen. Überraschenderweise fanden wir einige große Gemeinden mit radikal hingegebenen Christen dort, die Christus furchtlos nachfolgten. Wenn wir die Annahme akzeptieren, dass es Orte gibt, an denen der Himmel noch nicht offen ist, dann legen wir unserem Leben schreckliche Begrenzungen auf. Wie der Titel dieses Buches bereits sagt, gibt es keine Begrenzungen. Wir müssen die Überzeugung umarmen, dass die Himmel offen sind. Wenn das Werk des Kreuzes wirklich beendet ist, dann wurden beim Ausruf der Worte Jesu "Es ist vollbracht" die Himmel aufgerissen und sind seither offen geblieben. Von diesem Moment der Zeitgeschichte an hat jedes Kind Gottes absolut freien Zugang zum Himmel und der Gegenwart Gottes, und zwar ständig. Jeder Christ lebt unter einem offenen Himmel, ob er es glaubt oder nicht. Die biblische Wahrheit ist absolut und endgültig, ob wir dies als Realität erleben, das ist eine andere Geschichte. Diejenigen, die sie erleben, sind solche, die diese Wahrheit durch ihren unnachgiebigen Glauben ergriffen haben. Wie L. Korinther 4,20 uns sagt. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Diejenigen Christen, die das nicht glauben, zimmern sich oft eine Theologie für ihren mangelnden Glauben zurecht, was nicht nur sehr gefährlich, sondern auch zerstörerisch ist. Es gibt zwei Dinge, die uns der Erfahrung, unter einem ständig offenen Himmel zu leben, berauben wollen: Mangel an Wissen und Unglaube. Nur weil wir keine diesbezüglichen Erlebnisse haben, heißt das nicht, dass wir biblische Wahrheiten verändern können. Zum Beispiel können wir nicht eine Theologie entwickeln, die uns sagt, dass Gott nicht immer jeden heilen will, nur weil das unsere Erfahrung ist. Wir müssen uns darum bemühen, unsere Erfahrung mit dem Wort Gottes in Einklang zu bringen. Du kannst ein Multimillionär sein, aber wenn du nicht weißt, dass das Geld auf deinem Konto ist, kannst du zu Tode hungern, obwohl du reich bist. Ich kann dir 1 Million Riels in bar geben, aber wenn du nicht glaubst, dass das Geld echt, sondern eine Fälschung ist, wirst du nicht im vollen Vertrauen damit einkaufen gehen. Ich habe in einigen sehr dunklen Orten dieser Welt gedient, wo Unterdrückung stark spürbar war und die Himmel verschlossen schienen. Durch Glauben habe ich auf den Himmel zugegriffen und ihn auf die Erde gebracht. Im Jahr 2005 haben meine Frau Debbie und ich in Österreich gedient. Die Menschen kamen aus verschiedenen Gemeinden und Denominationen, einige von eher religiösem Hintergrund, und versammelten sich, um uns zu hören. Als wir zur Versammlung gingen, sagte ich zu Debbie, wenn ich mit der Predigt fertig bin, werden wir beide diesen Menschen prophetisch dienen. Zu dieser Zeit lebten wir nicht mehr in Österreich, sondern in den USA, und waren Teil einer Bewegung, die für ihren starken prophetischen Dienst bekannt war. Wir lebten in einer kleinen Stadt, wohin viele Christen absichtlich zogen, weil dieses Gebiet dafür bekannt war, unter einem offenen Himmel zu sein. Debbie war an die Atmosphäre bei den Versammlungen in den USA gewöhnt und mochte sie, im Gegensatz zu der eher bedrückenden Atmosphäre hier im Österreichischen. Als die Zeit gekommen war, um prophetisch zu dienen und ich meine Frau ermutigte, Lur zu prophezeien, sagte sie mir, dass es ihr unmöglich sei, prophetische Worte zu hören, weil der Himmel verschlossen sei. Ich sagte einfach, dann reiß ihn durch deinen Glauben auf. Ich habe dieselbe Bedrückung in dieser Versammlung gespürt wie sie, und als ich sagte, reiß ihn auf, hatte ich schon verstanden, dass wir den Himmel nicht aufreißen können, denn er ist ja schon offen. Sie wusste daher, dass ich meinte, auf den für unser Gefühl verschlossenen Himmel durch Glauben zuzugreifen, da er ja in Wahrheit offen ist, und ihn auf der Erde freizusetzen. Als sie das tat, hat Gott sie wunderbar gebraucht, um über viele Menschen zu prophezeien. Wann haben sich die Himmel geöffnet? Als Jesus diese wichtigen Worte am Kreuz, "Es ist vollbracht", sagte, wurden die Himmel aufgerissen und blieben offen. Alles, was du in der Bibel liest, muss durch diesen Vers gelesen und verstanden werden, einschließlich der Lehren Jesu. Die verschiedenen Evangelien geben uns verschiedene Aspekte und Blickwinkel der Kreuzigung und der letzten Momente Jesu. Lass uns zuerst nochmals Johannes 19,30 anschauen, das Evangelium, in dem niedergeschrieben steht, dass Jesus ausrief, "Es ist vollbracht." Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, "Es ist vollbracht." Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Johannes sagt uns, dass Jesus diese Worte rief, seinen Kopf senkte und starb. Dann erzählt er uns weiter, dass seine Beine nicht gebrochen wurden, aber dass er mit einem Speer gestochen wurde und sein Körper beerdigt wurde. Lass uns nun die Erzählung von Matthäus in Kapitel 27, 50-51 anschauen. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich. Johannes erzählt uns, dass er rief und dann starb, gibt uns aber keinen Bericht darüber, was nachher geschah, während Matthäus ein klareres Bild zeichnet. Matthäus sagt uns nicht, was er ausgerufen hat, sondern nur, dass er etwas geschrien hat unmittelbar bevor er starb. Beide Evangelien sagen uns, dass es letzte Worte Jesu gab, bevor er starb. Lass uns nun den Bericht von Markus in Kapitel 15, 37 bis 38 anschauen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Während alle drei Evangelium darin übereinstimmen, dass Jesus unmittelbar, nachdem er die letzten Worte ausgesprochen hatte, starb, berichten nur Matthäus und Markus davon, was unmittelbar danach geschah, nämlich dass der Schleier des Tempels von oben nach unten entzwei gerissen wurde. Gott war derjenige, der seinem Volk abverlangt hatte, diesen Vorhang überhaupt zu konstruieren, um das Heilige vom Allerheiligsten zu trennen, als sie die Stiftshütte in 2. Mose 26,33 bauten. Und hänge den Vorhang unter die Klammern. Und die Lade des Zeugnisses sollst du innerhalb des Vorhanges setzen, und der Vorhang soll für euch eine Scheidewand sein zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Das Allerheiligste war der Ort, an dem sich die Gegenwart Gottes zeigte. Nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr unter besonderen Bedingungen hineingehen. Es würde zu lange dauern, um eine Auslegung über dieses wundervolle Thema hier und jetzt zu bringen. Hebräer 6, 19 bis 20 sagt uns. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedeks. In Hebräer 9, 24 bis 25 lesen wir. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen, auch nicht, um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen, so wie der Hohepriester jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Wir können klar erkennen, dass das Allerheiligste ein Schatten, Typ, des Himmels selbst ist, wo Gott auf seinem Thron sitzt. Als daher der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen wurde, wurde auch der Himmel, der vorher ebenfalls verschlossen gewesen war, nun aufgerissen. Dieser Vorhang war geschätzte 18 Meter hoch, 9 Meter breit und 10 Zentimeter dick. Geschichtsschreiber und Gelehrte jenes Tages sagten, dass es 300 Priester brauchte, um ihn bloß ein wenig zu bewegen und dass nicht einmal ein Erdbeben den Schleier hätte zerreißen können. Mein Herz möchte mir aus der Brust springen, wenn ich über diese wunderbare Wahrheit nachdenke, als Jesus ausrief, es ist vollbracht, hat Gott selbst den dicken Vorhang von oben nach unten zerrissen, was bedeutete, dass der Weg in den Himmel für jedermann offen sei. Gottes Gegenwart ist nun für dich und mich frei zugänglich, weil die Himmel aufgerissen wurden. Es ist interessant, dass der Vorhang nicht von unten nach oben zerriss, wie es der Fall gewesen wäre, wenn Menschen versucht hätten, ihn zu zerreißen. Gott hat vom Himmel heruntergegriffen und ihn selbst von oben nach unten entzwei gerissen. Zwei wichtige Dinge. Zwei äußerst wichtige Dinge geschahen, als der Vorhang zerrissen wurde. Erstens sind nun die Engel Gottes beständig für uns verfügbar. Lass uns dazu Johannes 1, 43, 51 lesen. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen, da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs, von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, Lur, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Jesus sagt in Vers 51, dass unter einem offenen Himmel die Engel auf und niedersteigen würden auf den Sohn des Menschen. Nachdem wir nun die Söhne Gottes sind, bedeutet das, dass es beständig Engelsaktivitäten um uns gibt, die bereit sind, in den Himmel aufzusteigen und von dort alles zu uns zu bringen. Oft sagen mir Leute, dass sich das nur auf Jesus bezieht, aber ich stimme dem überhaupt nicht zu. Jesus hat einen Standard festgelegt dafür, wie wir unser Leben führen sollen. 1. Johannes 2,6 sagt uns. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wenn wir so leben sollen wie Jesus, dann sollten wir auch die Engel mit einbeziehen, so wie er es tat, da wir ja so wie er auch unter einem geöffneten Himmel leben. Das zweite wichtige Ereignis, das beim Zerreißen des Vorhanges geschah, war, dass wir nun Zugang zum Himmel haben. Jesus war im Himmel und auf der Erde zur selben Zeit. Lasst uns dazu Johannes 3,13 betrachten. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Jesus war eindeutig auf der Erde, während er diese Worte zu Nikodemus sprach. Und doch sagte er, dass der Sohn des Menschen im Himmel ist. Wo war er in diesem Moment, auf der Erde oder im Himmel? Klarerweise war er an beiden Orten zur selben Zeit. In Johannes 14,3 gibt uns die Bibel noch einen Beweis dafür, dass Jesus an beiden Orten zur selben Zeit war, Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Auch hier sehen wir wieder, dass Jesus zur selben Zeit im Himmel und auf der Erde war. Wir müssen die Bibel in der richtigen Grammatik lesen, in der sie geschrieben wurde. Jesus sagte seinen Jüngern, während er auf der Erde weilte, dass er in den Himmel gehen würde, dann sagt er ihnen, dass er eines Tages zurückkommen würde, um sie zu holen, nicht an den Ort, an dem er sein wird, sondern an den Ort, an dem er ist, also Gegenwart und Jetzt. Das ist eine Wahrheit, die für viele Menschen schwer zu verstehen ist, aber öffne dein Herz und erlaube dem Herrn, dich über die Realität des Himmels zu lehren, der hier und jetzt ist.